das sind jetzt, warte mal, ich nehme gerade auf, das sind unsere Take-Offs quasi. Ey, die werden nicht. Bevor du jetzt wieder intimes Zeug erzählst. Okay, gut, dass du mich aber vorher vormachst. Wir wollen ja unseren Zuhörern auch unseren Schaffensprozess wiedergeben. Ja, also sozusagen jetzt gerade das Reinpoppen. Also wie wir auf diese genialen Ideen eigentlich kommen. Das ist quasi die Manufaktur der Ideen und Träume. Die Ideenfabrik sozusagen. Genau das habe ich doch gesagt. Ich habe auch noch gesagt, dass auch Träume auch hier produziert werden. Was denn für welche? Gute Träume, denke ich. Mit unserem Input. Feuchte Träume. Nein. Jetzt wirst du wieder hier MeToo-Debatte. Dann sagst du wieder, ja, das ist wieder hier Sexismus gegen Frauen. Ich war gerade selber offensiv sexistisch. Ja, und ich habe es ins Gegenteil umgekehrt. Völlig in Ordnung. Ich finde Sexismus schön, mir geht die Debatte langsam auf den Sack. Es gab, also für mich gab es nie eine MeToo-Debatte. Ich habe das komplett ignoriert einfach. Das ist halt so unnötig wie das mit der Technik und den Kassiererinnen, ne? Was war jetzt dein Problem, dass du es hast oder gesehen hast, zum Beispiel im Ausland, dass man jetzt selbst kassieren kann? Nee, das ist ja mittlerweile diese Automaten. Auch, ist ja in Deutschland aber auch so mittlerweile. Echt? Kaufland, wo gibt's die? Edeka, ja. So eine eigene Kasse, wo du selber dein Ding scannst? Ja, die sind aber nicht immer offen, sondern zu Stoßzeiten, wo du schnell da hingehen kannst, wenn du nur zwei, drei Sachen hast. Ja, aber ganz ehrlich, so eine Kassieren, das ist, glaube ich, der Anfang von Industrie 3.0, von diesem Intelligent. Das sind die ersten Arbeitsplätze, die wegfallen. Weil ganz ehrlich, wir brauchen eine Kassiererin. Aber die sieht gut bis meistens gut aus. Antithese. Es ist halt irgendwie zum Beispiel zum einen eine echt gute Gelegenheit, gerade für irgendwelche Schüler oder so. Inga, wir testen ja gerade unser neues Mikrofon. Du musst trotzdem weiterhin an das Mikrofon sprechen. Mach ich doch. Nicht, dass es wieder heißt. Jetzt unterbreche ich mich nicht, sonst verliere ich den Faden. Sorry. Das ist allgegenwärtige Problem. Nee, ich finde halt einfach nur auf der anderen Seite ist halt echt so, dass... ich meine, es geht ja eh schon, wenn du schon im Flugzeug beim Billigflieger oder so bist, immer mehr von den Serviceleistungen gehen ja verloren, weil du willst ja alles billiger oder so haben. Ja, und du musst für jeden Scheiß zahlen. Genau, für jeden extra Service. Guck mal, früher hast du mal einen Tankwart. Du bist hingefahren, hast gesagt das und das. Weil man bereit war, auch so viel zu zahlen, das nicht so hinterfragt wird wie heute. Heute ist halt schon so eine Vergleichsgesellschaft und auch gerade Wettbewerbsgesellschaft. Gerade Ryanair ist ja nur dadurch so bekannt geworden oder so erfolgreich, weil sie dieses... Budget-Fliegen. Genau, für jedes Scheiß, für jedes Extra zahlst du auch extra. Ja. Aber ich finde es okay, weil, ganz ehrlich, ich brauche da kein Sandwich, so ein verkorkstes Sandwich auf dem Flugzeug essen, weil ich weiß, ich fliege eine Stunde, ich habe einen miesen Sitz, ich sitze quasi schon eingeklemmt, das Problem habe ich nicht mit meinen 1,12. Meine Thrombosestrümpfe schaukeln schon runter. Sexy. Und ich denke mir, ja, aber ich habe dafür bezahlt. Ich habe 19 Euro bezahlt von hier nach Irland. Ja, es ist halt dieser, ich finde es halt immer witzig, man sieht so auf Instagram irgendwelche Leute, die ganze Zeit rumchatten oder, ich meine, ich bin auch nicht wirklich besser, oder? Das muss man ja auch sagen. Reden wir jetzt über das Darstellen seines Lebens. Nee, das meine ich gar nicht, sondern halt so, wie viel Heuchelei ja auch hinter diesen ganzen neuen Ideen, Sachen stecken. Zum Beispiel, es wird ja viel über die Rettung der Erde, diese ganzen Fridays for Future und so genannt. Habe ich dir den Gag eigentlich schon erzählt mit Michael Jackson? Warte, darf ich das kurz... Ist das vergessen? Okay. Ich hoffe, ich finde... Wir haben doch auch gesagt, wir machen mehr Gags jetzt im Podcast. Du darfst, go on. Was haben Michael Jackson und Inga Thunberg, oder wie heißt die? Greta Thunberg. Greta Thunberg gemeinsam. Sie sind beide Fan von Kinderschwänzen. Und dieser Witz hat jemand anders gebracht auf Twitter. Jackson, jetzt erst, ja? Nein, ich hatte noch was im Mund. Business as usual. Ich brauche auch ein bisschen. Nee, ich hatte echt noch was im Mund. Auf jeden Fall, den Gag hat jemand gebracht. So ein YouTuber. Mhm. Eddie heißt er. Schöne Grüße an Etienne Gardet. Dass er einen riesen Shitstorm deswegen ausgelöst hat. Das war ein Twitter-Gag von ihm. Und die haben gesagt, ja, so, wie kannst du sowas sagen? Und so Michael Jackson. Ja, aber da werden wir wieder da vorhin, wo ich gesagt habe, dass mich diese übertriebene Debatte mit dem Sexismus ankotzt, diese übertriebene Debatte, ich finde es unnötig, da einen Roboter für die Kassiererin hinzustellen, weil es ist einfach, ich möchte gern Service einfach haben. Guck mal, ich finde es teilweise in südlichen europäischen Ländern teilweise immer noch cool. Da steht jemand, der dir das einräumt, der dir die Taschen einräumt. Da steht extra jemand. Auch die Restaurants, gerade in Griechenland oder so, da kommt jemand, schenkt dir ein. Okay, ist bei uns auch noch so. Aber da wird auch viel mehr geboten. Da gibt es erstmal so eine Creme mit Brot, so zum Eintunken. Wasser wird immer umsonst hingestellt, ohne irgendwas. Es sieht ja auch voll oft da so Etipetete aus, aber ist es gar nicht so teuer. Aber ich finde, man gibt dann auch Trinkgeld, weil das auch ein guter Service ist an sich. Ja, es ist halt irgendwie so, ich meine, klar, natürlich, wenn ich rumfliege, da wären wir das, was ich sagen wollte, wegen Instagram. Mhm. Wir dürfen nicht wieder hier die ganzen Puzzleteile auseinander. Aber wir haben schon so ein, wir haben schon so ein Mosaik. Ja, also das ist schon so. Das ist eine sehr gute Metapher. Wir springen halt von Thema zu Thema, aber wir weiten die Themen nicht aus. Mhm. So, auf jeden Fall, genau. Rumchatten und Service. Natürlich, ich bezahle für Ryanair. Mir macht es dann nichts aus, wenn ich gerade mal irgendwie eine Stunde oder zwei im Flieger sitze, wenn ich da wie in einer Sardinenbüchse bin und da kann ich auch nichts essen. Das Essen ist mir dann wurscht, ne? Aber auf der anderen Seite finde ich es halt, du tust so, die sind dann mit Friday for Future unterwegs. Viele also Friday von denen, for Future fliegt mit oder, Ryanair. Ja, oder nee, Greta Thunberg ist mit dem Zug gefahren. Nee, aber ich meine so generell diese Leute, die dann so mega öko einfach drauf sind, auch teilweise so, oh, für die Erde, Rettung und so, würde ich alles tun, bla. Das sind aber meist... Also nochmal ein Gag, unser Grünminister in Baden-Württemberg, einfach Helikopter. Der Kretschmann, der einfach der größte Kapitalist ist und auch immer ein Benz fährt und einfach auf die Umwelt scheißt. Das ist so ein Prollbauer, der kommt mit einem Helikopter. Aber schon mal bei den Grünen. Ja, genau, das ist so dieses Scheinheilige, so dieses, man, ich bin für gegen Klimawandel und demonstriere dagegen, aber gleichzeitig fliege ich dreimal im Jahr oder fahre mit dem Auto mit Ryanair in der Gegend rum. Ja. Ah, ich glaube, das sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt wirklich auf Instagram so die Poser sind. Also ich denke, die Poser, die sind auch nicht so grün versifft. Nee, das nicht, aber ich meine, was jetzt irgendwie gerade solche, die irgendwie so Pseudo-Linke von der Uni oder so, die dann... Oh ja, die Linke, die sind diesen Flügel. Und die dann aber mit dem Flieger in der Gegend rumfliegen, wo du dich fragst, oh, Kerosin, Umweltverschmutzung? Nee, die sind ja gegen den Kapitalismus und aber dann trotzdem irgendwie hier... Ich meine, diese grün-liberalen Linken, dieses... Was? Eine Mischung? Ja, das ist ja dieses, was zur Zeit, warum die Grünen so aufgestiegen sind. Echt? So dieses pseudo-liberale grüne Spießertum. Okay, jetzt komm... Ich verallgemeinere nicht alle Grünen. Das ist quasi so ein Flügel von den Linken abgedriftet zu den Grünen. Ja, die sind halt, also die verstehen sich halt gut, weil die Grünen halt sehr, sehr linksliberal halt auch sind. Also es gibt ja rechtsliberal, es gibt ja eben linksliberal die Grünen, die halt dann auch. Dafür bin ich politisch sehr, wie sagt man, nicht bewandert. Zum Beispiel mit den FDP, mit den Wirtschaftsliberalen, verstehen die sich halt gar nicht gut. Du bist auch ein Lindner-Fan. Ja, schon. Gleich ihre Ladylike-Mädchen raushängen lässt. Mit dem würde ich einen Whisky trinken und eine Zigarre rauchen. Du wolltest doch mal zu einem seiner Vorträge. Nicht seiner Vorträge, zum FDP-Parteitag. Aber da ich immer so am Hasseln bin und dann meistens erst um 18 Uhr komme und dann irgendwie aber das in Heidenheim ist. Das ist ja bald das Arbeitsthema, das sparen wir uns für Minute 17:23 aus. Stimmt, wir dürfen nicht immer so schnell rausballern. Mhm. Jetzt nochmal, um die Geschichte zu vollenden mit den Kassierern. Es ist die logische Konsequenz von dem Industrie 4.0-Gedöns, weil ich denke, das sind die ersten Prototypen. Das ist das erste autonomes Fahren, um da den Vergleich Querverweis zu machen. Aber, und, lass mich bitte ausreden. Natürlich. Das sind quasi die ersten, die es halt trifft, die ersetzt werden. Ja, nee, die Taxifahrer waren, glaube ich, zuerst da mit Uber. Aber das ist so die zweite mittlere Unterschicht. Pass mal auf und gib. Die jetzt quasi jobless sind. Es sind halt. Und ich finde es okay, ich finde es nicht schlimm. Also, als Konsument. Der Punkt ist halt, natürlich, du solltest halt, das ist ja ein Strukturwandel, das heißt, du musst genügend Maßnahmen schaffen, dass die umgeschult werden können, zum Beispiel. Weil diese... Das ist eine ganze Branche, das kannst du quasi nicht... Also ich möchte die Branche nicht abwerten, die Leute, die da arbeiten. Die Taxifahrer, die gehen auf die Straße und die können nichts erreichen. Jetzt hör mal zu, du brauchst ja jetzt nicht wirklich, das machen ja teilweise auch Schüler oder so irgendwie an der Kasse. Also du brauchst ja nicht eine spezielle Ausbildung oder so. Und das sind halt leider Gottes ja... Damit hat es ja angefangen, dass die Studenten die Jobs weggenommen haben. Okay. Nee, das Ding ist ja einfach... Du musst mehr Gags bringen. Das halt doch nur die sagen. Schnauze. Du kriegst immer so ernst, du musst mehr Gags bringen. Deswegen tue ich ja immer dazwischen reden. Ne? Ja, aber das macht mich dann immer aggressiv, da werde ich noch mehr. Ja, aber versuch dann du mehr Gags zu machen. Ja, ich versuche halt immer so passiv-aggressiv zu sein. Vielleicht ist das witzig. Nee, unser Verhältnis ist, du bist mir die Punchline, die Feedline, ich mache die Punchline. So ist es bei uns so ein bisschen. Aha. Also du triggerst mich und ich baller. Ich spiele die Pässe zu. You serve it. Ich spiele die Pässe zu. Für deinen Sturm. Der Sturm! Basti. Okay, jetzt darfst du sagen. Für 2 Minuten bin ich ruhig. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Kassiererin immer noch, glaube ich. Ah ja, genau. Endlich. Genau, das sind ja so relativ einfache Jobs. Das ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber für die brauchst du keine bestimmte Ausbildung. Ergo, das können auch Roboter übernehmen. Ist ja auch in der Industrie schon passiert mal. Mhm. Roboter, die teilweise Fließbandarbeit machen und so. Ja, das gab es schon früher, die Industrie. Und ja, man muss halt diese Leute umschulen, aber ich finde halt der andere Aspekt ist ja dieser soziale, irgendwie diese Jugendliche, die ja nicht mehr in der Lage sind, irgendwie richtig mit Leuten zu kommunizieren. Das fällt mir mega krass auf. Soziale kommt, manche sind echt richtig cool, aber bei vielen merkt man so. Ich frage mich gerade, woran das liegt. Ist es die Generation einfach, die so. Ja, aber das liegt ja einfach daran, guck mal, du kannst mittlerweile zu McDonald's reingehen, da ist dann so ein Roboter, da kannst du dann richtig schön ein bisschen Tetris spielen, der dann Happy Meal. Ich denke nicht, dass die so verdummt werden, deswegen. Nee, nicht verdummt, aber du hast halt, guck mal. Früher ging das ja gar nicht, dass du per App dir eine Pizza bestellen kannst. Früher, wir sind ja damit aufgewachsen, wir mussten noch anrufen, das ging gar nicht anders. Ja, gut, guter Punkt. Und dadurch, dass sie das nicht haben, verlernen sie was? Diese sozialen Kontakte, weißt du, mit so ganz fremden Leuten. Ja, aber ganz ehrlich, ist es dir nicht auch unangenehm, einen Arzttermin auszumachen und du würdest das alles lieber online machen? Mhm. Die Leute, ich glaube, keiner hat Bock für so wirklich immer diesen menschlichen Kontakt. Also ich rufe da schon. Also ich mag es auch lieber, eine Mail zu schreiben als... Nee, das stimmt nicht. Also anrufen tue ich situativ gerne, eigentlich. Aber für so einen Arzttermin oder so, das kann ja. Ich auch online machen. Situativ, ja genau. Also es ist ja so, bei manchen Sachen, gut, Arzttermin finde ich, da rufst du schön an, kommst eigentlich gleich durch. Jetzt irgendwie, wenn du bei deinem Lieblingspizzeria zur Stoßzeit was bestellst und versuchst durchzukommen mit dem Telefon, Arschkarte. Wir sind gewöhnt, ja, Pizzavanti. Wir müssen ja auch nochmal hier... Bezahlte Werbung ist das ja, was wir. Unser schwäbisches Eilandlob. Also, da müssen wir nachher bei Pizzavanti anrufen und erstmal eine Pizza bestellen. Und danach fragen, ob sie uns dafür Pizza bezahlen, Opa, dass wir Werbung für sie machen. Nee, wir verlangen einfach gleich Geld. Ja, also, Pizza waren auch ein Gag. Wir können uns ja auch noch irgendwie Pizzavanti auf den Arsch tätowieren lassen. Kannst du ja auch. Das geht so weit. Für wie viel würdest du es machen? Also Tattoo ins Gesicht nicht, aber irgendwie so ein kleines... So ein Werbe. So ein KitKat. So Bounty. Ja. So, an der Seite so ein Bounty. Ja. Das könnte ich unter meine Ananas machen, so ein Bounty. Als Gag wäre es eigentlich schon witzig. Ja, aber... wie viel würdest du verlangen für so eine Werbung? Naja, es bleibt ja dein Leben lang, also finde ich schon relativ hoch, der Preis. Ja gut, ich denke nicht, dass ich das so ein... Da gibt es doch nicht dauerhafte Tattoos für sowas. Ja klar, doch, es gibt Leute, die lassen sich ins Gesicht tätowieren. Bei Boxer kenne ich es, dass die auch voll viel Werbung auch manchmal tätowiert haben. Auf ihren Hosen haben die auch viel. Ja, echt? Hosen aber auch tätowiert. Was ist denn das, so ein Wein? Das ist der gute alte 1,99 Euro Rotfelder aus dem Lidl. Das ist schon wieder bezahlte Werbung. Ich glaube, wir werden reich, Inga. Ich habe dafür gestern den ersten Weißwein getrunken, der echt lecker war. Inga, ist dir eigentlich klar, dass ich dauernd Kaltakquise mache, immer wenn ich mal weg bin? Beispiel, wenn wir unterwegs sind und du mal wieder deinen zugänglichen Zaum halten kannst. Und ich werde immer Werbung für unseren Podcast machen. Ja, und dann ziehe ich mich schon guter Vertriebler, muss ich sagen. Ja, also du bist das. Das liegt dir bloß. Wir haben uns ja vorgenommen, kurzer Teaser für die 10. Folge, haben wir uns ja schon was. Sind wir schon bei der 10? Das ist die 9. aber für unsere nächste. Unsere Dekadenfolge. Und zwar wollten wir doch ein. Die Jubiläumsfolge. Ja, vielleicht noch die letzte, weil es abgesetzt wurde von Netflix. Wie, das wird abgesetzt? Wir haben einen Serienvertrag mit Netflix. Also die wollen unsere Story verfilmen. 8-Teiler soll es werden. Ein 8-Teiler? Mhm. So eine Doku meistens. Der Aufstieg dieses Podcasts und dann... The Rising Star. Der rapide Abschwung einfach drogenabhängig und komplett verkratzt. So. Einfach wie bei dem so Drama, A Star is Rising mit Lady Gaga. Völlig voraussehbar, eine Freundin. So also ich fand, also ich meine, das ist schon Pipi. Ist das dein Filmtipp? Wir haben ja heute die Rubrik. Nee. Okay. 7 Leben habe ich geschaut letztens. Ja, ein Klassiker. Aber wie fandest du den neuen Musikerfilm? I don't give a fuck. Go on. Hast du den Musikerfilm gesehen, wo sie die Biografie von wem war das? Queen? Ah, Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Schon schwer, muss ich schon sagen. Du hast schon auch falsch gesagt. Ich habe richtig mehr Bohemian. Gesagt als du, der ich schon gestammelt hat. Dieses Gestammel, komm mal zum Buch. Auf jeden Fall, wie fandest du den? Ich hatte den noch nicht geschaut. Nee? Okay, dann. Ich komme recht selten zum Filmschauen. Möchte ich dir deine Meinung lassen, bevor ich dir verhunze? Ja, ich warte immer noch drauf, bis der auf Netflix oder so umsonst. Ich glaube, manchmal habe ich zu Filmen nicht eine Meinung und höre dann jemandem eine Meinung dazu und lass mich dann voll leicht zu dieser Meinung hinreißen. Aber welcher Film halt echt geil ist, ist Green Book, ja, und ich kenne das. Aber der Green Book, der war echt gut. Also ich meine jetzt zum Beispiel so ein anderer, der 12 Years a Slave, ich meine, cooles Thema, aber scheiße umgesetzt. Ja, hast du für unsere neuen Zuhörer was Neues, was vielleicht jetzt so ein Kino. Neues Streuselchen, so ein Haareslach. So ein schönen Pick von dir. Nein, ich gehe nicht ins Kino, ich gucke nur Netflix. Schätze die Pointe. Ja, schon. Nee, ich habe... also ich schaue relativ selten Filme. Mittlerweile. Aber die jetzt auf dem falschen Fuß erwisst. Erwisst? Stammel nicht so vor dich hin. Kennst du die Leute, die sagen, statt SCH? Ich weiß nicht. Aber die sagen, die können. Also von da. Ja, da muss man zum Logopäden. War ich auch. Sehr lange. So siehst du auch aus. Das ist eine krasse Story. Ich hatte ja mal eine Zahnspange. Und da musste ich zum Logopäden und die Übung war, deine Zunge an den Gaumen zu trainieren, den Muskel quasi, die Zunge, dass der am Gaumen bleibt, weil dort befindet sich immer die Zunge und durch meine Zahnverschiebung hat die Zunge das nicht gelernt. Deswegen habe ich jetzt den Sprachfehler. Also ich habe noch nichts gemerkt, aber nur zu wissen, dass du behindert bist. Ja. Also habe ich das noch nie vorgestellt. Oh, jetzt können wir mal den Battle-Modus. No hate, nicht, dass dann gleich irgendwie kommt, Behinderung, macht man keine Witze. Ist tatsächlich so. In Folge 1 belehrte uns was anderes, dass Behindertenwitze geil sind. Ist sowieso Schwarz- und Judenwitze ja eigentlich auch. Hast du 9? Nee. Sorry, dass ich da noch auf den falschen Fuß erwische. Es ist wirklich irgendwie so dieses Eingelulltsein in das Arbeitsleben. Das ist ja eine sehr gute Überleitung, Frau Adam. Habe ich dir richtig ins Gesicht gespritzt. Das war richtig deep throw, ich habe so geschluckt. Aber nice Überleitung zum Arbeitsleben, ja. Ja, nee, also man hat halt irgendwie, so hat man dann sonst als Student irgendwie so einen halben Tag eigentlich so Zeit gehabt, um drüber nachzudenken, was dann gerade so in der Vorlesung oder so war, hat sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen, hat sich immer... Schön bei Asus nochmal eingekauft. Ja, danach noch ein bisschen Mandalas ausgemalt, noch eine Runde gesoffen. Okay, das finde ich hart. Sich getroffen zum Bier trinken. Um sich auszutauschen und das ist irgendwie... Das hört sich wie so ein College-Teenie-Film an. Ja, war auch tatsächlich. Ja. Ja, gut, wir wissen ja, Heidelberg, sorry, dass wir das jetzt wieder erwähnen müssen, Elite. Achso, dass du es immer noch nicht gelernt hast. Eigentlich sehe ich das schon relativ ironisch, weil ich das schon lache. Also, es ist ironisch, weil ihr ja quasi schon Party hart gemacht habt, aber trotzdem irgendwie studiert habt. Ja, ich weiß immer noch nicht. Also ich könnte es jetzt nicht. Ich weiß immer noch nicht, Abschlussprüfung bekommen habe. Also Deep Throat war es nicht, sonst würde mir jetzt der Hals wehtun. Da hätte ich echt oft schlucken müssen. Aber... Das ist doch versuchen, Gag zu machen. Diese Schluckwitze sind nicht vielleicht mehr in, war ja. Nicht gut. Vielleicht habe ich nicht verstanden. Nein, aber... Vielleicht war er gut, weil ich... Du flackst ja auch auf dem Sofa, sonst du gleich einschlägst. Das ist jedes Mal meine Position hier in unserem Podcast. Ist es deine so Zustoß mit unserem Podcast-Position? Themawechsel, Arbeitsleben. Ich habe Punkt aufgeschrieben, Zynismus. Oh, also ja. Entwicklung im Arbeitsleben, dass du einfach mit dem Alter immer zynischer wirst. Ja, du lachst aufgrund halt. Des ja, Arbeitens. Ja, Tatsache. 100 Punkte. Guter Punkt. Guter Punkt. Hast du eine Waschmaschine gewonnen? Es gibt ja einen Faustbaum. Ich habe dann G gegeben. Man merkt es bei vielen Alten, die dort noch tätig sind und die einfach diese, ich scheiß auf alles, die hauen auch Sprüche raus und die sitzen es einfach aus. Die sind jetzt, die wissen 3 Jahre noch zur Rente und I don't give a fuck. Ja, also bei mir war auch einer, der hat, der ist in Rente gegangen, aber weil er ja Gleitzeit aufbauen kann, hat der teilweise so voll oft gearbeitet und reingeballert, sodass der praktisch irgendwie 4 Wochen Urlaub vor seiner Rente nehmen konnte und dann also praktisch in der Summe irgendwie 2 Monate früher in Rente ist, weil er so viel Gleitzeit dann aufgebaut hat, dass er wegballern konnte. Die sind sogar so raffiniert, die wissen auch, dass sie zum Beispiel ein Unternehmen Leute rausschicken möchte, dass die eine Abfindung einfach nochmal mitnehmen und sagen, ja gut, dann gehe ich halt 1 Jahr früher in die Rente. Schöne Abfindung, 40.000, gerade blöd ist halt, Steuer. Wenn du halt in Rente gehst, siehst du nicht mehr geil aus und bist auch nicht mehr so fit, beziehungsweise hast nicht mehr so Bock, dich irgendwie so krass zu bewegen, sage ich jetzt mal. Deswegen, wie lange müssen wir jetzt offiziell arbeiten? Die letzten Statistiken? Ist immer noch 67. Noch integrieren. Ja, schon. Ich wollte nur wissen, wie lange. Aber ja, wenn wir groß sind, dann sieht es ganz schön mau aus. 67, schon lange, muss ich sagen. Fuck that, du bist fast 70. Ja, du kannst nichts mehr. Da kannst du vielleicht noch auf Kreuzfahrten gehen. Ja, richtig. Du tust praktisch so, es ist so dieser, ich drück's jetzt mal hart aus. Und ich wollte immer noch einen YouTube-Channel eröffnen. Ja, das kann, und es ist so dieses Restleben, wo sich aber keiner mehr für dich interessiert, weil du alt, grau und altmodisch und scheiße bist. Ja, was auch geil ist, dass keiner, also du kannst auch... Keine Ansprüche an dich. Genau, und du kannst eigentlich auch alles machen. Ich habe auch alte gesehen, also richtig alte, schon senil, die Auto gefahren sind und Leute einfach überfahren oder einfach... Keine Rücksicht nehmen, die scheißen auf alles. Achtung, Buchtipp. Ich habe zwar keine Filmtipps, aber Buchtipp. Sehr schön. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Weil du gesagt hast, 100-Jährige, die scheißen auf alles. Ja. In diesem Buch, der Tipp... Hast du es gelesen? Ich bin fast fertig. Geil. Ich sag's dir, wenn es als Hörbuch gibt, höre ich es mir an. Gibt's bestimmt. Das ist von einem Schweden geschrieben. Mhm. Und das ist praktisch ein 100-Jähriger, der wirklich an seinem Geburtstag, an seinem 100. aus dem Fenster steigt, weil doch irgendwie keinen Bock hat, im Altenheim zu vergammeln. Mhm. Und der so diesen Zynismus auch entwickelt hat. Also der, es sind immer wieder Rückblenden drin zu seinem früheren Leben. Also der blickt auf sein 100-jähriges Leben zurück, wo das Leben halt so wie so ein Strudel ist und halt so, wie es auch auf Zufälle basiert und so. Und dich eigentlich so lehrt, einfach gechillt zu sein. Filmtipp, der unbekannte Fall des Benjamin Buttons. Muss ich mir auch mal anschauen. Schöner Film. Weiter. Gut. Haben wir auch was zu tun, du Hörbuch hören, ich film schon. Und du lernst einfach aus diesem Buch, ich glaube, das haben auch viele Alte, ich glaube, das ist das Schöne, glaube ich, am Altsein, du nimmst so eine Gelassenheit irgendwie. Nee, ich würde nicht sagen Gelassenheit, die sind zynisch und zynisch sind halt richtige Schwarzseher, die alles irgendwie schlecht reden oder schlecht machen und auch das, glaube ich, so entwickelt haben, die waren davor nicht so. Ich habe das, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe jetzt eher so sarkastisch, also auch fieser... Zynisch ist nochmal anders. Das ist verbittert. Ja, genau. Das ist so ein bisschen bitterer und sarkastisch ist so ein bisschen noch mit Humor. Ja, so. Ja. Genau, und ich mag das eigentlich auch, wie ich so immer mehr... Also ich aber Sarkasten sind unsere Generation. Wir sind Sarkasten. Also ich erwarte auch gar nicht, dass irgendwelche Sachen gescheit funktionieren. Ja. Wenn bei uns dann mal das komplette Homeoffice abkackt vom ganzen Server und die ganzen Leute draußen nicht arbeiten können, weißt du? Und ich bin so, ja, es überrascht mich nicht, ne? Man ist gelassen auch. Und in dem Buch eben auch der Typ, der so, ja, da kommt halt das eins kommt zum anderen und das ist auch in Ordnung so. Und was macht er dann, als er sich dann verpisst aus dem Fenster? Genau, da trifft er an einem Bahnhof auf einen komischen Anfang 20-jährigen Typ mit einem Koffer und er hat sich ja verzogen, hat nur seine Schlappen an und zockt ihm seinen Koffer ab, während er auf dem Klo ist, also der 100-Jährige, und steigt in so einen Bus ein und fährt einfach mal quer durch Schweden und steigt irgendwo aus und da kommen halt auch wieder eins aufs andere, so viele Zufälle, die miteinander, also ein bisschen crazy Geschichte. Ja, okay, aber nee, ist echt ich möchte erstmal 100 werden. Ja. Und zweitens würde ich so fit sein. Also bei ihm ging es, also er schon, das wird schon immer beschrieben, er jetzt so tattrig und alt. Aber meinst du, wir profitieren von dieser technischen Entwicklung, auch dieses medizinische, was immer besser wird und dass man immer älter wird? Meinst du, wir profitieren davon? Noch? Oder werden? Ich weiß es nicht. Ich irgendwie kann ich das nicht so, also man wartet ja vor allem bei der Medizin schon seit langem irgendwie auf so einen krassen Durchbruch. Das größte Problem ist Krebs. Krebs und AIDS. Ja. Immer noch AIDS. Doch, AIDS ist schon in Afrika immer noch ein krasses Problem. Gut, da wird es auch nicht bekämpft, weil die wollen, dass in Europa ist es auch gestiegen. Die werden ja sonst viel zu viele, die Afrikaner. Die können ja Europa überrennen. Also wenn man es ganz böse sieht, ist es halt schon so, wenn jetzt, ich meine, ist ja bei uns auch früher so gewesen, aber deswegen hat man hier auch ganz viele Kinder dann produziert, wenn halt, das sind deine Altersversicherung und viele von denen sterben. Und jetzt kriegen die ja auch diesen medizinischen Zugang. Ja gut, das war das Mittelalter, was du hier gerade rezitierst. Nee, Masern oder so sind Kinder auch noch. Kinder vor 100 Jahren. Doch, nicht so. Nein, die war bis ins 19. Jahrhundert sehr hoch. Trotz alledem. Ich wackle mit dem Kopf. Dann glaubst halt nicht, googles halt nach der Serie. Das ist Sarkasmus. Das ist Sarkasmus. Nein, also ich bin auch in so einem Punkt, ich schreck mich gar nicht mehr mit irgendwas. Ich bin einfach nur so, ja, du hast recht und ich mache. Also wenn es mir wichtig ist, dann nicht. Ja. Aber ansonsten bin ich so, okay, schön, interessant, interessiert mich aber. Aber gibt es da noch wichtige Punkte oder wichtige Sachen, ja, wo du schreiben würdest? Ja, ja. Ja. So so prinzipielle Sachen. Ja, du hast voll das fette Loch und haust mir das so ins Gesicht. Ein Sockenloch. Er hat ein Sockenloch. Guck mal, ich hab vergessen. Der Wohlstand ist bei mir anscheinend noch nicht angekommen. Ja, musst du... Also ich bestelle mir keine Leinenhemden wie Frau Adam hier fürs Geschäft. Ey, das ist irgendwie anscheinend Fair Trade und so ein Gedöns. Oh, jetzt redet hier die linksversiffte Öko-Tussi, glaube ich. Ja, das ist so dieses verlogene Versicht. Ja, jetzt haben wir den Bogen dazu. Aber dafür blicke ich dreimal. Also merkst du so, ich bin ja genauso. Ich kann mich ja echt gar nicht beschweren, aber du brauchst es halt, um... Naja, nicht jeder ist linksversifft und... Nee, eigentlich bin ich ziemlich, also FDP halt, ne? So ziemlich. Ja. Du bist schon eher auf der Kapitalistenseite. Nee, also ich muss halt auch echt sagen, wenn ich da manchmal mitkriege von Leuten, die so irgendwie die ganze Zeit auf Hartz IV und so chillen. Also seitdem ich arbeite, ich meine, klar, es gibt auch Leute, bei denen ist es echt mies gelaufen und so. Und es ist schon niemals der Großteil von denen, die sich so assi benehmen, von den Hartz IV-Lern. Ja, gut, man sieht auch eigentlich immer nur das sehr plakativ auch in den Medien. Man sieht halt immer die Ruhrporter. Ja, irgendwie ist Ruhrpotter meinst du? Der Ruhrpott. Ruhrpotter. Sorry, Ruhrpott. ich hab dir von meiner Sprachbehinderung erzählt. Okay. Das ist auch wieder. Ja, du kriegst halt immer diese. Behindertenfeindlich. Vorhin haben wir darüber geredet, dass es nicht in Ordnung ist. Ey, ich muss mal noch ein Tape holen. Ich hab nur noch eins. Ich geh mal kurz. Falko schon. Oh. Ja, ich kriege jetzt halt meine Zigaretten. Die sind halt teurer geworden, hast du es gemerkt? Nö. Deswegen Tabak. Wir machen eine kurze Pause, weil Inga aufs Klo muss. Offizielles Statement. Zurück aus der Pipi-Pause. Dimas musste noch eine Runde kacken, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe halt Nudeln gekocht, deswegen. Oh, ich glaube, richtig scharf. Richtig gemacht. Schön Ballaststoff. Ich brennt immer zweimal, den Spruch kennst du ja. Schlimm wird es, wenn du danach einen runterholst oder nicht mehr. Und das völlig vergessen hast. Brennt es dann auch noch? Es brennt im Pfötzchen dann, ja. Ja, okay, dass du das weißt, ist beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Man wird halt immer vergesslich in der Zeit. Touché. Ja, gut. Okay. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, über das Verhandeln, über die Harvard-Methode, wie man Sachen verhandelt und den Kuchen größer macht. Da weiß der BWLer besser Bescheid als der VWL. Ja, aber das müsstest du dann lernen quasi, wie du ja, den klar, Kuchen vergrößerst und fertig. Wie. Ja, eine Schulung rein. Du musst auch, ja, auch anwenden und Bücher üben, lesen ja. Und so. Ah, Managementbücher habe ich schon gelesen. Und theoretisch weiß ich auch, wie es mathematisch funktioniert. Das ist geil. Das ist so ein Mathematiker-Blitz, oder? Nein, das lernst du wirklich an der Uni. Also du lernst auszurechnen, wie die Methoden funktionieren. Also irgendwie so auch das Trittbrettfahrerprinzip oder so in Firmen dann. Okay, das ist wieder so Spieltheorie. Ja, teilweise auch. Ja, genau, das ist das, was ich gemacht habe. Das ist auch krass, aber ich glaube, dein Wissen übersteigt meinem enorm. Ja, ich check halt eigentlich nicht, was die Harvard-Dings ist. Das, ja, das ist ja auch Verhandlung, aber was du ja sagst, ist BWLer, ja Gedankenspiel. Ja. Ja, und ich bin ja eher und das ist halt der Unterschied. Das ist dann so, ihr wisst in der Tiefe des mikroökonomischen mehr Bescheid und wir halt in der Größe des Makro. Makro, ja. Das Gesamte quasi mit Überblick haben. Ja, aber halt dieses Zusammenspiel von Gesellschaft, Wirtschaft, ja. Politik, ja. Hängt ja alles zusammen. Ja, aber das ist auch, glaube ich, so kompliziert, so politische Allianzen und... Du merkst ja auch gerade Thema Brexit, top aktuell, wie sich, nicht wie schon das, wieder. Wie sich das hinauszögert. Schon fürs Clickbaiting müssen wir jetzt auch. Nein, aber es ist ja Hashtag Brexit. Nee, das Ding ist ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, wegen dem Wirtschaftlichen. Also das Gesamtökonomische hat ja jetzt gerade einen großen Wert gewonnen, weil die ja, ich meine, Europa hat gemerkt, Krieg, also USA auch, so Krieg, wenn ihre Völker involviert sind, da hat das Volk keinen Bock mehr drauf auf Soldaten verheizen oder ja, klar. So. Deswegen so und Krieg auch im europäischen Bodenraum finden die auch nicht mehr so geil. Deswegen werden einfach irgendwie zum einen ökonomische Kriege ausgetragen, so dies mit Handelsembargos und so weiter. Und auf der anderen Seite halt, ich meine, Syrien ist ja mehr oder weniger ein Stellvertreterkrieg. USA ist auf den Seiten von den Rebellen und Russland ist auf der Seite von Assad, mehr oder weniger. Also jetzt immer einfach dargestellt, weil richtig durchblicken tut da ja keiner. Ja, und immer ist halt der Zweikampf Russland gegen Amistan. Aber die Chinesen mischen jetzt halt auch mit. Die sind jetzt halt richtig hart. Und Europa meint jetzt gerade auch ein bisschen mit den Großen mitspielen zu wollen, aber die sind noch ein bisschen zu blöd, um sich zu einigen. Europa verkackt. Ja, die sind zu blöd, um sich zu einigen. Ja, ja. Die finden kein Bündnis zusammen. Ja, ja. Die können nicht als eine Macht auftreten. Weil wenn die als eine Macht auftreten würden, dann wäre das schon krass. Aber die andere Frage ist halt auch, will man das? Weil es entsteht ja so eine Blockbildung. Und das Krasse ist, jetzt kommt George Orwell ins Spiel. Wow. Wow, Galileo Mystery 2.0. Schleichwerbung oder nicht? Nee, das ist unser Titel. Auf jeden Fall. Bei George Orwell, ich meine, das spielt zwar relativ direkt nach dem Krieg, weil er es da auch geschrieben hat, aber er hat die Realität als eine dargestellt. 1984 oder 87? Ja, ich jetzt haben wir das Thema, glaube ich, schon mal gehabt. Und wir beide fand, ja. Eigentlich steht man... 1973? Steht, nein, irgendwas mit der 1987. Da drüben liegt es, aber wir sind zu faul, um rüber zu gehen. Auf jeden Fall, ja, George Orwell. Der beschreibt die Realität, die aktuelle, als zum Beispiel Ozeanien und ich weiß nicht mal, wie das Bündnis hieß, gerade Nordamerika und Südamerika haben sich verbündet, was die Amis ja eigentlich schon lange in Planung haben, die mischen sich aber mit Südamerikanern mega ein. Da waren noch auch Eurasien, glaube ich. Genau, Eurasien, ja, bam, Dima. Ich habe es ja auch gelesen. Mhm. Gutes Buch an der Stelle. Hammergeil. Mhm. Ist echt. Vor allem auch, wenn man so denkt, mit diesem Televisor, der alles überwacht. Wenn man aber da ging es eigentlich primär um der Überwachungsstaat, wie gläsern wir eigentlich sind. Es war ja Big Brother. Ja, dann. Aber auch warum man gläsern ist. Gerade wenn diese alltägliche Gefahr, bei denen sind es halt die Bomben, die alltäglich losgehen können. Hier ist zum Beispiel unter anderem auch die Abstiegsangst, die ja so umherkreist und die Leute zu so arbeitswilligen Menschen macht. Der Plot bei der Politikgeschichte war ja so, dass sie sich irgendwie immer dann geeinigt haben. Irgendwie haben die mal angegriffen, dann haben die mal angegriffen und ist irgendwie immer... Die wussten auch nicht, wer ist jetzt mit wem im Krieg und wie liegen die Fakten eigentlich. Genau, weil sie die Fakten ja auch immer gleich irgendwie vernichtet haben oder so. Ja, dann haben sie irgendwie eigene geprintet. Das Wahrheitsministerium. Ja, ist krass, Alter. Ja, aber ich meine... Das kommt schon der Realität sehr natürlich nach. Ist übertrieben, aber er will das ja auch, glaube ich, so darstellen. Und es ist schon sehr realitätsnah, auch wenn du halt überlegst, praktisch Afrika wird er ja als Kontinent bezeichnet, der ja zu keinem der Bündnisse wirklich gehört, sondern eher dieser Zankapfel ist. Ja. Und ist ja auch mit den Rohstoffen und auch wenn man sieht, wo die ganzen Kriege geführt werden, die werden in Nordafrika unstabil. Die meisten Bodenschätze sind ja in Afrika und du siehst, wie privatisiert das ist. Das ist alles in Ausländerhand. Und so, Unternehmen aus... Ausbeute. Vor allem Chinesen, die jetzt viel investieren da in Unternehmen. Also es ist schon sehr, also ich weiß ja nicht, dieser Mann hatte schon ein bisschen so Weitblick, wenn man auch denkt, Kafka, was er ja auch gebracht hat, der Prozess. Oh, der Prozess fand ich sehr schön. Ja. In diese, Scheiße zum Lesen. In diese Spirale gerätst, in dem du einfach dein Recht irgendwie... eins nach dem anderen verlierst. Eigentlich hast du ein Recht, aber es... Und es entgleitet dir auch so von der Zeit. Und du nimmst es gar nicht wahr. Der kommt in so einen Strudel rein, das immer mehr. Kafka, Ich habe ja mein Abi darüber geschrieben. Ja, ich auch. 4 Punkte bloß bekommen. 13. Das hat voll Spaß gemacht. Da sieht man unsere Diskrepanz. Ne? Aber ich habe auch richtig... Mathe-Abi, 4 Punkte. Konstfroses. Nee, 5 Punkte habe ich. 11 Punkte. Ja, okay, es gleicht sich aus. Aber ich habe mega abstrus auch geschrieben, meine Kafka-Interpretation. Ich habe mal in der Grundschule, ist mein Aufsatz von mir richtig schlecht gewesen, weil die Lehrerin das nicht akzeptieren konnte, dass ich als Kind musste so eine Abenteuergeschichte schreiben. Mhm. Und bei mir sind die halt gestrandet und das Wrack, und der eine, der wacht halt am Strand, auf so einem verlassenen Strand auf. Und da habe ich halt geschrieben, und neben ihm jagen die Leichen, so Rede so geschrieben. Ja, kein Scheiß, ich muss das mal raussuchen. Und da kamen Wölfe und wollten die fressen, in der 4. Klasse. Was für ein Trip warst du da? Ich hatte halt voll die Fantasie, weil ich halt voll so Fantasy und so gelesen habe. Und ich habe mich da halt voll so reingedacht. Dann hat es irgendwo Sinn ergeben, zum Schluss, die Natürlich Story. Natürlich, völlig schlüssig, aber halt, die hat es halt absolut nicht akzeptiert. Der Wolf war der Mörder, oder? Nein, das hat die Wölfe dann an dem Strand gekommen sind und dann seine verstorbenen Kameraden gefressen haben, die Schiffbruch alle. Und er musste sich so durchhalten, so eine Abenteuergeschichte halt. Husch, ein schlüssiges Ende. Ja, ging natürlich schon weiter. Ach so, genau. Aber prinzipiell ging es darum. Und ich dachte mir halt so, hä, was ist das Problem? Ist eine Abenteuergeschichte. Was hast du bekommen für eine Note? Das war voll schlecht, da habe ich einen 3er bekommen. Warst du als Kind jemand, der geweint hat bei schlechten Noten? Oh. Ich auch nicht. Ich habe mich, also jetzt auch heute noch, wenn ich irgendwie was falsch mache, neige ich dazu, mich sehr extrem über mich selber aufzuregen. So halt selbstkritisch zu sein. Ja, also es kommt drauf an. Manchmal bin ich auch so, wenn es wirklich richtig scheiße lief und man weiß ja, gesund kann man es ja einschätzen, dann denke ich mir so, naja, lief halt scheiße, ich erwarte jetzt da auch nichts Großes, das habe ich verbockt. Ne? Ja, ich lerne auch meistens was daraus. Ich sage so, ja, ich ziehe das Positive daraus. Ja. Ach, ich muss schon wieder pissen. Aber nee, wir müssen jetzt noch. Ja, das keine Pipi-Pause. Ich schneide zum 10. Mal jetzt schon die Stelle an. Das Urinalverhalten der Redakteure. Das kann quasi der zweite Titel sein. Kalle Mystery, das Urinproblem. Stößchen. Stößchen. der Wein, der holde Wein. In vino veritas. In Wein steckt die Wahrheit. In vino, ja, genau. Aber es stimmt schon teilweise. Also, was ich schon über Aristoteles... Alle so Dichter waren ja weinabhängig. Ja, Kafka war doch irgendwie... Drogen sogar, glaube ich. Der hat auch Opium und so. Ja, ja. Der hat sich schon übelst einen Scheiß gemacht. Aber ganz ehrlich, sonst kommst du nicht auf so einen Shit. Aber ich merke das halt auch irgendwie bei... Also, jetzt rein hypothetisch betrachtet, ne? Habe ich so gehört, dass... Ja, hypothetisch, ja. Ja, natürlich. Also mathematische Sachen ist dann wie Sudoku eigentlich, wenn man sich auch irgendwie... Quasi im Kopf sich das zurecht... Ja, man bekommt halt so eine Arbeitsweise, die ich auch, also die man auch... Nee, rein hypothetisch. Alles rein hypothetisch. Natürlich. Nee, ich meine, Student natürlich, das ist ja immer... Das ist Faktor 1. Ja, also wer das sonst nicht gemacht hat, ist schon boring. Was soll ich noch über Studenten abranten? Ja. Wo ist denn unser Blog eigentlich? Ich bin heute Morgen so früh aufgestanden. Wann denn? Um 8 Uhr? Oh, Junge, da arbeite ich schon 1,5 Stunden. Ja, zum Arbeitsleben wollten wir noch was sagen. Routinen. Also durch die Routinen gerade, wie du es gesagt hast, ist ja auch eine gute Überleitung. Durch dieses frühe Aufstehen. Heute flutscht es. Auf jeden Fall entwickelst du ja so eine Routine. Und das wirkt sich auch jetzt bei mir positiv im Sport aus. Ich mache routiniert meinen Plan durch, ohne irgendwie mich anzustrengen, weil das ist einfach durchgetaktet. Und durch das Arbeiten entwickelst du quasi so eine Routine auch auf andere Dinge. Und du kannst echt gut durchtakten. Also es funktioniert sehr gut. Also ich mag halt auch, jetzt zum Beispiel gerade als Student hast du zwar mehr Zeit, könnte ich eigentlich mehr Sport machen. Habe ich aber eigentlich nicht. In der Summe habe ich eigentlich weniger gemacht oder halt weniger konstant vor allem. Weil da war ich dann so, ah nee, heute geht doch nicht, weil jetzt bin ich doch spontan zum Kaffee verabredet oder irgendwie sowas halt. Das hat man ja auch schon eingeplant, quasi das Kaffee trinken. Ja, und bei mir ist, genau, das ist dann so, ja okay, jetzt habe ich 2 Stunden, um joggen zu gehen, zu duschen, dann treffe ich mich mit jemandem, okay, easy. Oder ich komme heim, mache noch eine halbe Stunde Workout, habe mir jetzt Hanteln gekauft, Lady-Hanteln. Ich fasse mal zusammen, das ist so der einzige positive Aspekt vom Arbeitsleben, dass du eine Routine entwickelst, um auch... Besser durch die Woche zu kommen einfach, würde geil, ich sagen. Geil, aber auch irgendwie, also ich merke so, wie ich das so praktisch, also für mich ist Joggen wie so ein Mini-Urlaub geworden im Alltag. Also wenn man so seine Mini-Urlaube im Alltag... Also ich genieße ja auch, ich gehe auch zweimal noch, heute war ich auch, 3-mal die Woche pumpen und dann noch Fußball und auch strikt durchgetaktet und auch richtig gut. Aber man merkt halt dann auch manchmal so, man kann auch mal sagen, nee, ich mache heute nicht, sondern weil man Gleitzeit hat, das ist halt schon geil, kann man dann sagen... Nee, heute nicht. Ich arbeite heute, glaube ich, einfach ein bisschen länger dafür. Da aber dir ist die Freizeit schon sehr wichtig, weil ich sammle zum Beispiel meine Gleitzeit. Ich lasse es mir dann irgendwann auszahlen. Aber du, mir auch nicht du ballerst es immer. Ah, okay. Ich ballerst es ja nicht ganz raus. Spar doch, um Urlaub oder so zu machen, so einen Kurztrip. Ja, wie jetzt an Ostern mache ich ja den Kurztrip und dann habe ich mir noch einen Tag danach auf Gleitzeit, was ich aufgebaut habe, freigenommen. Ja, gut, weil du nimmst dir dann immer freitags echt um 1 oder 2 auch schon. Halb 2, ja. Schon geil. Aber ich mache ja trotzdem immer noch eine Stunde Überstunden. Das heißt, Montag, Dienstag ist hart, gell? Ich sammle pro Woche immer so eine Stunde circa Pluspunkte. Und das ist dann für den Sommer. Ich mache jetzt nur das einmal für den einen Tag, weil ich finde es so unrelaxed, wenn du vom Urlaub kommst und dann direkt arbeiten musst am nächsten Tag. Ja, du musst mal von Urlaub nochmal Urlaub nehmen. Scheiße, das Red Bull ist alle. Echt jetzt? Ja. Wir haben Red Bull Knappheit. Das ist keine Knappheit, das ist eine nicht existente Situation. Kapitalismus, Red Bull, sagt es dir was? Wie wäre es, wenn man einen Lieferservice für Red Bull? Für Getränke? Nur für Getränke? Ja. Quasi auch Kisten? Kaste? Ja, aber das gibt es ja schon. Nee, ich meine, irgendwie so jemand, der auf dem Roller oder auf so einem Fahrrad fährt und dann sagst du. Wir haben die schwäbische Kultur noch gar nicht eingefügt in unsere Folge. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Punkt, unser schwäbischer Aspekt für die Folge. Nee, das ist eigentlich nicht schwäbisch, das ist eigentlich generell. Schöner Kaste. Ich bestelle mir jetzt einen Kaste. Ein Kaste, Hilfe. Nach dem Fußballspiel gibt es immer einen Kasten. Das ist schon schwäbische Tradition. Wenn dann so ein Heuwache kommt, diese lokale Schön Plörre. Wasser Alfinger, Bauarbeiterbier. Ja, oh mein Gott, schrecklich. Schön den Kasten. Ekelhaft. Nein, das geht schon. Am besten noch so ein bisschen lauwarm. Der Rausch vom Bier ist halt auch nicht zu verachten. Also ich finde halt irgendwie, Bier ist ja schon so ein bisschen so... Ist Volksgetränk schon auch? Ja, aber ich finde, das ist so, also Leute, die dann besoffen sind vom Bier, also ich, es gibt ich ja rede jetzt nicht, wie sie von nach außen wirken, sondern okay, der Rausch okay, okay. an sich, Bierrausch. Jeder hat ihn schon mal, jeder weiß mal, halt nur Bier getrunken. Ja, ja, also ich habe früher eigentlich nur mit Bier gesoffen, das muss ich ehrlich sagen. Mit 12 halt. Was? 12, 9? Normale Alter. Halt genereller, normaler Einstieg in die Drogen- und Suchtkarriere. Also ich ist so nicht. Das ist echt der naturelle Einstieg quasi. Das ist ganz normaler Alter. Standard, ich kenn's auch nicht anders. Mit 14 Pornostar. 15 anal. Was? Fisting. Oh, scheiße. Das ist wirklich kakophon, ja. Ja, also das ist wirklich, also das Arbeitsleben konstant Kacke im Hirn eigentlich. Immer wenn ich frei habe. Ich komme mich mal auch hier rein und fange voll an zu singen. Oh, da kommt unser neuer, also schon wieder unser Stargast. Cameo-Gast, Fabian. Der pumpt immer so in. Hast du wieder neue Witze? Nur wenn du neue Witze hast. Ja. Wo hast du den Trainingsanzug gelassen und schicken? Ich hab dir nicht Stadt. Nee, bitte nimm den Piercing raus. Ha? Ja, bitte. Bitte. Nee, danke. Bitte. Doch. Witz heraus. Ja, meine Schwester hat am Dienstag Friseurprüfung. Ich hoffe, die schneidet gut ab. Schlecht. Krautig. Okay. Du weißt, danke, Fabian. Danke für deine Aufmerksamkeit. Von außen zu machen. Ich hab ein Déjà-vu. Entschuldigung. Referenz auf Folge 4, als wir auf Fabian rausgeekelt haben. Woher Matze, wie gesagt, hat Inga. Ich so, ja, was, mir so Reisende soll man nicht aufhalten. Warum bist du noch hier? Nein. Aber das Piercing geht echt nicht. Nee, echt, du hast schon viel zu feines Gesicht dafür. Hast du ein Kaugummi? Beauty-Berater, ich hab ein Kaugummi. Kannst du mir eins geben? Nachher. Okay. Geh schon mal hin. Ja? Wo? Start, erstmal Misa. Oh, ja. Komm schon. Ja, mir geht auch. Egal. Das Lokal-Event TSB gegen Herrlichhofen, wusste ich seit 3 Stunden Das ist so, wie wo ich mal von der Prüfung eine Stunde vorher erfahren habe. Boah, das ist nämlich Horrorszenario. Ich habe mich schon immer vorbereitet. Das wäre nämlich richtig. Albträume beginnen so, wenn du unvorbereitet in der Prüfung bist. Lief gut. Das ist mir noch nie passiert. Doch. Also, ich wollte halt eigentlich an dem Tag nicht zur Uni kommen und ich war generell eigentlich fast nie anwesend. Und da sage ich so einem Kumpel, ey, ich komme heute nicht. Und die so, ja, aber Inga, du weißt schon, dass wir heute die Prüfung schreiben. Ich so, what the fuck? Und dann? Ja, warum hast du nicht krank geschrieben? Das ging nicht, weil das war im Auslandssemester. Okay. Ich kann ja den Kurs dann nicht nochmal, also im nächsten Semester oder übernächsten nochmal machen, das geht ja nicht. Muss ja bestehen. Dann habe ich mir halt noch so schnell mal die Folien schon überflogen in einer halben Stunde, die kommt vom kompletten Semester. In einer halben Stunde? Dann war das internationale Wirtschaft, aber ich hatte ja schon Makroökonomie. Das heißt, ich konnte mir ziemlich viel auch selber herleiten. Mhm. Und die Hälfte davon bestand aus der Präsentation, die wir gemacht haben, also die Fragen von uns selber. Deswegen ging das schon, aber das war schon so, scheiße. Also schon, du musst dann echt sehr straff, also sehr schnell entscheiden, ist schon hart. Was ist wichtig, was ist unwichtig. Ein Tag davor, schon hart. Mache ich nie einen Tag davor. Das war eine Stunde vorher. Wer ist abgeschnitten? Also, die Noten wurden ja noch hier in Deutschland angeglichen, weil das Niveau von Spanien ist lächerlich. Was hat das? Also, da hatte ich dann, glaube ich, eine 2-3 oder so und dann halt hier in Deutschland eine 3-0. Also, ich war nicht mal viel gewinnt. Auch krass, also, dass sie das einfach umkonvertieren auf deutsches Niveau. Berechtigt. Sorry, aber berechtigt. Das ist so lächerlich, oder? Ja. Also, ich muss schon sagen, das hat nicht meinem Niveau entsprochen. Aber jetzt zu unserem Hauptthema nochmal zurückzukommen, Getränke liefern lassen. Ja, aber nur so einzelne, ne? Wenn man so denkt, so ja, wir brauchen jetzt hier für unsere Homeparty. Ja, aber was zahlst du dann für ein Red Bull zum Beispiel? Ja, das ist halt scheiße. Oder so ein Alk-Mobil, der dir Alk bringt. Dann werden wir wieder beim Thema Dienstleistung. Wir müssen dann ein Alk-Mobil machen. Ja, klar. Dass wir die 7-Jährigen auch erreichen. Ja, klar. Mit 9, da gehen wir ja bankrott, wenn wir die erst mit 9 saufen lassen. Aber Studie hat ergeben, dass die Jugend von heute sehr brav ist. Im Gegensatz zu uns haben die nicht so viel gesoffen. Warum rausche ich die ganze Zeit meine Zigaretten? Ich rauche doch gar nicht, ich bin doch Sportler. Sag ich sagte er mit seiner Mario Basler Stimme. Ja. Gisela, komm mal rüber. Wir müssen aufhören mit Rauchen, damit wir nicht irgendwie später mal richtig alt und hässlich sind. Ich sag, wir müssen aufhören mit dieser Folge und es ist die perfekte Überleitung. Da ist nämlich gerade richtig die Luft draußen gewesen. wenn du so einen Furz quersitzen hast und zur Höchstform aufläuft. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Kakophonia. Bis zu 3 Wochen, oder? Wenn Inga mal wieder auch von ihrem hohen Ross runterkommt und ihren Terminkalender mal aktualisieren könnte. Wenn ich mir mal Zeit freischaufeln kann für dich. Also, tschüssi. Ciao, ciao.